Erster David zählte seine Soldaten und ernannte Anführer für Gruppen von 1000 und 100 Mann. Zweiter danach teilte David die Armee in drei Teile, einen Teil führte Job, einen anderen Joabs Bruder Abisai und den dritten der Gathiter Itte. Dabei sagte David zu den Leuten, ich will auch mit euch in den Kampf ziehen. Dritter die Leute antworteten, du sollst nicht mit uns ziehen. Denn wenn wir fliehen oder die Hälfte von uns stirbt, wird sich niemand um uns kümmern. Du bist so wichtig wie 10.000 von uns. Es ist besser, wenn du uns von der Stadt aus hilfst. Vierter der König antwortete ihnen, ich werde tun, was ihr für richtig haltet. Danach stellte sich der König neben das Tor, während alle Soldaten in Gruppen von Hunderten und Tausenden auszogen. Fünfter der König befahl Job, Abisai und Itte, seid vorsichtig mit dem jungen Absalom. Alle Leute hörten zu, wie der König diesen Befehl an alle Heerführer gab. Sechster so zogen die Soldaten in den Kampf gegen Israel. Im Wald von Mahanaim begann die Schlacht. Siebter Davids Soldaten besiegten die Israeliten dort. An diesem Tag verloren die Israeliten 20.000 Mann. Achter der Kampf breitete sich über das ganze Land aus, und der Wald tötete an diesem Tag mehr Menschen als das Schwert. Neunter Absalom traf zufällig auf Davids Soldaten. Er ritt auf einem Maultier, das in ein dichtes Gebüsch lief, so dass Absaloms Kopf in einem Baum hängen blieb. Er hing zwischen Himmel und Erde, während das Maultier unter ihm weglief. Zehnter ein Mann sah das und sagte zu Job, ich habe Absalom an einem Baum hängen sehen. Elfter Job antwortete dem Mann, der ihm die Nachricht brachte, wenn du ihn gesehen hast, warum hast du ihn nicht sofort getötet? Ich hätte dir dann 10 Silbermünzen und einen Gürtel gegeben. Zwölfter der Mann antwortete Job aber, auch wenn man mir 1000 Silbermünzen gäbe, würde ich den Sohn des Königs nicht töten. Der König hat uns allen, dir, Abisai und Itte, befohlen, passt auf den jungen Absalom auf. Dreizehnter, wenn ich ihn aber heimlich getötet hätte, dem König bleibt ja nichts verborgen, dann hättest du dich von mir ferngehalten. Vierzehnter da rief Job, ich kann hier nicht länger mit dir warten. Er nahm 3 Speere und stieß sie Absalom in die Brust. Weil Absalom aber noch lebte, obwohl er im Baum hing, 15. kamen 10 junge Männer, Joabs Waffenträger, hinzu und töteten Absalom ganz. 16. danach ließ Job die Posaune blasen. Da hörten die Soldaten auf, die Israeliten zu verfolgen, denn Job befahl ihnen, anzuhalten. 17. danach nahmen sie Absalom, warfen ihn in ein großes Loch im Wald und warfen einen großen Steinhaufen über ihn. Die Israeliten waren aber alle in ihre Heimat geflohen. 18. Absalom hatte schon zu Lebzeiten einen Gedenkstein im Königstal für sich aufgestellt, weil er keinen Sohn hatte, der seinen Namen weiterführen konnte. Er nannte den Gedenkstein nach sich selbst. Deshalb heißt er bis heute Absaloms Denkmal. 19. Ahimaaz, der Sohn Zadoks, rief aber, ich möchte zum König laufen und ihm die Nachricht bringen, dass der Herr ihm gegen seine Feinde geholfen hat. 20. Job antwortete ihm, du bist heute nicht der richtige Bote. Ein anderes Mal kannst du eine Nachricht bringen, aber heute darfst du keine Nachricht bringen, weil der Sohn des Königs tot ist. 21. danach befahl Job einem Äthiopier, geh und berichte dem König, was du gesehen hast. Der Äthiopier verbeugte sich vor Job und lief weg. 22. Ahimaaz, der Sohn Zadoks, sprach Job noch einmal an, egal was passiert, ich möchte auch hinter dem Äthiopier herlaufen. Job antwortete, warum willst du laufen, mein Sohn? Du wirst keinen Lohn für diese Nachricht bekommen. 23. Er antwortete, egal was passiert, ich laufe. Da sagte Job zu ihm, dann lauf. Ahimaaz lief durch das Jordantal und überholte den Äthiopier. 24. David saß zwischen den beiden Toren. Ein Wächter stieg aber auf das Dach des Tors an der Mauer. Als er hinausschaute, sah er einen Mann allein laufen. 25. Der Wächter rief dem König die Nachricht zu. Der König sagte, wenn er allein ist, bringt er gute Nachrichten. Der Mann lief immer weiter und kam näher. 26. Da sah der Wächter einen zweiten Mann laufen. Der Wächter rief ins Tor, da läuft noch ein zweiter Mann allein. Der König sagte, auch er bringt gute Nachrichten. 27. Da rief der Wächter, so wie der erste Mann läuft, könnte es Ahimaaz, der Sohn Zadoks, sein. Der König sagte, das ist ein guter Mann, er bringt gute Nachrichten. 28. Ahimaaz kam aber näher und rief dem König zu, Friede. Danach warf er sich vor dem König auf den Boden und sagte, gelobt sei der Herr, dein Gott, der die Leute besiegt hat, die sich gegen meinen Herrn, den König, erhoben haben. 29. Der König fragte, geht es dem jungen Absalom gut? Ahimaaz sagte, ich sah viele Menschen zusammen, als Job deinen Diener losschickte, aber ich weiß nicht, was passiert ist. 30. Der König antwortete, geh zur Seite und stell dich hierher. Da ging er zur Seite und blieb stehen. 31. Als der Äthiopier ankam. Der Äthiopier rief, mein Herr, der König, soll gute Nachrichten hören, denn heute hat der Herr dir gegen alle geholfen, die sich gegen dich erhoben haben. 32. Der König fragte den Äthiopier, geht es dem jungen Absalom gut? Der Äthiopier antwortete, mögen die Feinde meines Herrn, des Königs, und alle, die sich gegen dich erheben, so enden wie dieser junge Mann.